Hallo, ich bin Max und studiere seit 2018 Deutsch und Philosophie. 2020 ist dann noch Französisch dazu gekommen. Daneben bin ich noch im International Referat des Asters tätig. Und ansonsten vor dem Studium war ich neben der Schule beim Projekt WSK. Das ist ja hier bei der alten Muthesius in Kiel. Und das ist so eine Art Holz-Upcycling-Workshop. Und ansonsten bin ich seit 2018 bei den Grünen. Für die saß Max bisher noch nicht im Studierendenparlament, aber das wird sich wahrscheinlich in diesem Jahr ändern. Denn Max Hertel steht bei den Campus Grünen auf Listenplatz 2. Ein wichtiges Thema für die Campus Grünen sind die Studienbedingungen. Vorlesungen sollen aufgezeichnet werden und online verfügbar sein. Aber auch die Regeln für Online-Prüfungen sollen für alle Fächer gleich sein. Wir haben ja schon Lust zu studieren, aber es sollte dann möglichst einfach gemacht werden, dass wir unsere Energien aufs Studium fokussieren und nicht irgendwie auf die verschiedenen Plattformen, wo man sich überall anmelden muss oder so, dass das alles ein bisschen besser wird. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Klimaschutz und Mobilität. Neben der Einrichtung eines Green Office steht das Semesterticket im Mittelpunkt. Da setzt sich der Stupa, setzt sich auch der Aster dafür ein, das Studierendenticket möglichst auch günstig hält. Das ist auch das Ziel, dass da wirklich auch Leute Stress machen, sozusagen damit das sozusagen auch nicht zu teuer wird und auch noch besser wird. Also das ist ja schon mega cool, aber es könnte ja noch besser werden, wenn wir zum Beispiel Fahrräder noch dazu hätten, also Fahrradmitnahme. Und da ist es jetzt zurzeit noch so, dass sich die Deutsche Bahn das so ein bisschen gegen wehrt, weil die sagen, ja, dann werden alle Studis die Regionalbahn mit Fahrrädern voll stapeln, aber in anderen Bundesländern ist es auch möglich, also ist es auch in Schleswig-Holstein möglich. Und das dritte Thema im Wahlprogramm der Campus Grün ist Diversität und Gleichstellung. Inklusion ist ja wirklich, dass Menschen sozusagen, die körperlich zum Beispiel benachteiligt sind, dass die sich nicht an die Gesellschaft anpassen müssen und dann Nachteile haben, sondern dass wir wirklich überall am Campus eben schauen, wo sind möglicherweise noch Stufen oder Treppen und dergleichen, wo man eben auch Wege optimieren kann. Das muss halt mitgedacht werden und da ist es dann eben auch wichtig, dass man Energie reinsetzt, weil ansonsten werden Menschen dann manchmal vernachlässigt und das kann nicht unser Ziel sein, sondern es sollte so sein, dass sich die Menschen nicht irgendwie auf die Uni oder auf Treppen einstellen müssen, sondern dass das alles schon bereit ist. Die Campus Grünen saßen bisher mit 11 Menschen im Stupa und waren damit die größte Hochschulgruppe im Parlament. Ich denke, es hängt einfach damit zusammen, dass das ist die Freizeit. Wir haben eben sozusagen die vorgegebenen Studierendenzeiten, also möglichst in 3 Jahren den Bachelor und dann noch in 2 Jahren noch den Master hinterher. Und dann ist es schwierig, sozusagen noch die Zeit zu finden, irgendwie sich zu engagieren. Und da habe ich das Gefühl, dass es besonders bei den Campus Grünen halt viele Menschen gibt, die sich da engagieren wollen. In den letzten 2 Jahren war Max im Wahlausschuss aktiv. Er weiß also genau, wie eine Wahl so abläuft und kennt auch das Problem, dass nur wenige Studierende wählen gehen. Deutschlandweit sind wir sogar noch relativ gut gesehen. Also in Potsdam sind dann teilweise Wahlbeteiligung von 7, 9 oder 12%. Also es geht noch schlimmer. Das ist natürlich auch mal schwierig, weil sozusagen die Menschen, die im Wahlausschuss arbeiten, machen das auch ehrenamtlich. Aber da hatten wir jetzt schon viele Sachen realisiert. Also wir haben dann Beutel gemacht, Gewinnspiele, dann auf YouTube haben wir eine Streaming-Veranstaltung gemacht. Es wird schon echt viel getan, aber es ist natürlich schwierig. Also da wären wir wieder bei dem Punkt eben diese Regelstudienzeit. 3 Jahre, das ist dann bei vielen Studierenden so, dass sie eben diesen Tunnelblick haben, eher sozusagen mit dem Studium fertig zu werden und dann teilweise auch einfach gar nicht die Zeit haben, dann noch zu wählen. Aber die Sache ist ja, es dauert nur 3 Minuten zu wählen und es ist ja eben schon diese Online-Wahl. 3 Minuten ist eine ganz schön kurze Zeit fürs Wählen gehen. Aber unabhängig von der Wahlbeteiligung gibt Max eine Prognose ab, mit wie vielen Kandidierenden die Campus Grünen in Stupa einziehen werden. Als Wahlleitung wäre mir natürlich wichtig, dass es sozusagen demokratisch ausgeglichen ist. So als die Campus Grünen antretender Mensch würde ich mich natürlich freuen, wenn es wieder zweistellig wird, weil es auf der einen Seite schön, wenn viele im Stupa vertreten sind, auf der anderen Seite geht es auch darum, dass Studierende einfach für die Hochschulgruppe wählen, der sie das am ehesten zutrauen. Das war Max Hertel. Er tritt bei den Stupa-Wahlen für die Campus Grünen auf Listenplatz 2 an.